gebildet werden. Anke Lewicke, dieser Mischling heißt Hagen und gehört zu einem ungarischen Mädchen. Was geschieht denn da? Ja, also dieses ungarische Mädchen, die Eltern sind getrennt und die Mutter, sie lebt bei der Mutter. Die Mutter ist gerade mit dem neuen Freund unterwegs, deshalb wird sie beim Vater abgestellt und die beiden fremdeln so ein bisschen. Und der Vater hat dann eben Probleme mit dem Hund, weil Lilly, so heißt das Mädchen, die 14 Jahre alt ist, auch so ganz symbiotisch verwachsen ist mit dem Hund. Ja, und dann muss er eben für diesen Mischling noch diese Sondersteuer zahlen. Deshalb setzt er ihn einfach aus. Und der Film erzählt jetzt so parallel die Geschichte, was dem Hund, dem Hagen, widerfährt und die Suche des Mädchens. Jetzt könnte man denken, das ist jetzt so eine Kindergeschichte auf den Straßen Budapests, aber von wegen, das ist eigentlich eine richtig blutige Rachegeschichte, weil dieser Hund wird aufgelesen, wird dann zu einem Kampfhund und als er da die Arbeit getan hat, landet er einfach im Tierheim und dann ist er sozusagen eine Art Hundeanführer, schnappt sich andere Hunde aus dem Tierheim, die bilden regelrecht eine Hundearmee und verunsichern dann die Straßen von Budapest. Und gleichzeitig erkennt aber Lilly in dieser Bestie doch immer noch ihren lieben Hund. Also das ist so die Geschichte. Was ist denn für Sie drastischer, die Aussage des Films oder die Bilder? Ich finde beides sehr interessant, weil man kann den Film natürlich einfach mal als Allegorie auf die neofaschistischen Strömungen gerade in Ungarn sehen. Also diese Hundesteuer für Mischlinge, weil in Ungarn werden natürlich gerade einfach Minderheiten ausgegrenzt. Das Verfassungsgericht ist gerade außer Kraft gesetzt. Also so kann man den Film lesen. Dann kann man den Film natürlich auch lesen als Rebellion. Also der Hund rebelliert und gleichzeitig widersetzt sich auch das Mädchen einfach den Autoritäten, dem Vater. Aber vielleicht sollte man das gar nicht so eins zu eins lesen, sondern der Film hat so was ganz Beklemmendes, weil er einfach zeigt, dass unsere Zivilisation nur so ein Kartenhaus auch ist, die ganz leicht zusammenbrechen kann. Und dann kommen eben so archaische Mächte wie hier die Hundekreaturen an die Macht zum Vorschein. Und was so schön gemacht ist einfach an dem Film, ist, das sind eben wirklich echte Hunde, 280 echte Hunde. Da kommt nichts aus der Trickkiste. Also die sind auch viel bedrohlicher als die Dinos aus Jurassic World. Also das hat so richtig was. Und dann manchmal können die auch gar nicht so richtig über die Straßenbarrikaden springen, weil die kleinen Hunde gar nicht so schnell sind. Also das hat so was sehr Körperliches, Kreatürliches. Und natürlich fragt man sich die ganze Zeit, wer hat denn diese Hunde zur Bestie gemacht? Das war dann doch wieder der Mensch, oder? Also der Hund ist offensichtlich nicht des Hundes Wolf. Gibt es denn in dem Film noch jemanden, mit dem man gerne mitgeht? Ist Lilly die Gute? Na, ich würde nicht sagen, dass Lilly die Gute ist. Im Grunde ist man ja auch auf der Seite dieser Underdogs. Man hat ja Verständnis dafür. Also man wird ja als Mensch, sage ich mal, immer wieder auf sich selbst zurückgeworfen, weil wir ja letztlich doch alles angezettelt haben, weil das hier die geschundene Kreatur ist, die zurückschlägt. Und natürlich ist Lilly im Grunde dann die positive Figur, weil sie ja auch letztlich die Vermittlerin ist, weil sie vielleicht diejenige ist, die vielleicht dann auf die Hunde wieder einen positiven Einfluss haben könnte. Vielleicht, weil es am Ende doch eine Utopie gibt, aber das soll jetzt an dieser Stelle ja nicht verraten werden. Ich frage auch überhaupt nicht nach. Der Film Atlantik kommt aus den Niederlanden. Wie beginnt er? Auf dem Meer. Es sieht unheimlich schön aus. Wir sehen einen Windsurfer und hören dabei seine Gedanken und die trägt er so in lyrischer Form vor. Dann geht er ans Land, weil er irgendwie ein Ersatzteil braucht, muss sich ausruhen. Dann geht er wieder aufs Surfbrett und dann gibt es so Rückblenden und so ganz peu à peu bekommen wir so seine Geschichte erzählt oder wir setzen sie uns vielmehr selbst zusammen. Wir erfahren, dass sein Name Feta ist, dass er aus so einem kleinen Fischerdorf aus dem Süden Marokkos kommt, dass er vom Fischen lebt, dass er aber auch ein toller Windsurfer ist und viele Touristen kommen eben immer jedes Jahr und er verliebt sich in eine Holländerin und er möchte jetzt eben mit dem Surfbrett über den Atlantik nach Holland, um diese Liebe zu leben, um zu dieser Frau zu kommen. Ist das Ganze dann eine dramatische Flüchtlingsgeschichte oder womöglich eine dramatische Liebesgeschichte oder was? Ja, weder noch. Das finde ich vielleicht das Schöne an dem Film. Also einmal müssen wir uns das selbst zusammensetzen und er hat so eine lyrische Form. Also ich würde eher von einem filmischen Gedicht reden, was so ganz abstrakt eben von Sehnsüchten erzählt, aber auch gleichzeitig von Heimweh. Und diese Alexandra, so heißt die Holländerin, ist vielleicht auch nur ein Symbol für so eine allumfassende Sehnsucht, die dieser Mann hat. Und gleichzeitig ist es wieder so interessant, weil das wird von einem Laien gespielt, der selbst wirklich aus Marokko kommt, der eben Fischer ist. Es gibt dann auch so was Dokumentarisches wieder in dem Film. Der kennt eben die Handgriffe, die man machen muss. Er ist auch ein begnadeter Surfer. Und das Schöne ist eben, wenn er auf dem Surfbrett steht, ist das nicht so eine Werbeaufnahme, sondern das Surfen wirkt wirklich von seinen inneren Gedanken so getragen. Also so ganz klassisch heißt es doch immer, Kino ist, wenn Bewegung zu Gefühl wird. Und hier sehen wir das so richtig, Motion, die zu Emotion wird. Und wie steht es zum Verhältnis zwischen Bildern, wie er versucht, auf diesem Surfbrett nach Europa zu kommen und möglicherweise der Liebesgeschichte, die vorher abgelaufen ist, oder den poetischen Träumen, die er hat? Ja, das müssen wir uns eben alles in diesen Assoziationen so selbst zusammensetzen. Das ist vielleicht auch die Freiheit, die dieser Film sich nimmt, dass wir die Bilder selbst lesen und interpretieren können und dann auch in diesen Rückblenden uns vielleicht auch immer den eigenen Teil in seine Biografie mit reindenken. Also dass wir sozusagen mit aufgefordert sind, auch immer ein Stück mitzusurfen. Anke Liewicke über Atlantik und Underdog ab morgen in den Kinos. Ab übermorgen ein haptisches Handelsprodukt, das Debütalbum von Fraser A. Gorman. Die Musik heute in Fazit.